voller Schmerzen. Ticke-Tacke, ticke-tacke-tack. Wandern wir dann beide durch die Straßen. Schlägt die Uhr noch mal so schnell vor Glück, denn sie freut sich über alle Maßen. Ticke-tacke, ticke-tacke-tick. Doch wenn wir beide mal auseinander gehen, dann macht das Uhrwerk knack und dann bleibt es stehen. Eine kleine Uhr in meinem Herzen zeigt mit ihrem silberhellen Schlag Stunden voller Glück und voller Schmerzen.